Abschnitt 25 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 12. Kapitel Helgoland, Teil 2. Die Diluvialablagerungen der Insel unterscheiden sich nicht wesentlich von denjenigen Schleswig-Holsteins und des nordwestlichen Deutschlands. Und das in größeren Blöcken und in kleineren Geröllen auf der Insel sowie auf der Düne herumliegende erratische Material stammt aus dem mittleren und dem südlichen Schweden. Zwischen der Hauptinsel und den die Fortsetzung der Düne bildenden Riffen und Klippen liegt der Nordhafen. In einer geologisch genommen sehr jungen Zeit stellte derselbe einen Süßwassersee dar. Den Grund dieses Nordhafens bildet nämlich ein hellgrauer bis dunkelbrauner Ton, von den Helgoländern Töck genannt. Wobei zu beachten ist, dass diese Bezeichnung auch noch auf die Gesteine der unteren Kreide im Skidgat angewandt wurde. In dem Töck des Nordhafens nun sind zahlreiche Süßwassermollusken gefunden worden, welche sämtlich noch unter der heutigen Fauna Norddeutschlands vertreten sind, und daneben noch einzelne Pflanzenreste, Ahornblätter und anderes. Damit ist der Beweis geliefert worden, dass der Rote Felsen auf einer Insel lag, welche eine Ausdehnung besaß, dass eine Süßwasserfauna und Landflora auf ihr existieren konnten, dass also das Eiland ehemals, und zwar schon in Zeiten der jetzt währenden Erdbildungsperiode, ob sonst in historischer Zeit muss dahingestellt bleiben, größer war als in der Gegenwart. Es ist aber nicht ein größeres Felseneiland gewesen, sondern eine Geestinsel von gleicher Beschaffenheit etwa wie Sylt und die eine Hälfte von Föhr. Eine Geestinsel, aus welcher der rote Fels und das weiße, massige Gestein des Witten Cliff hervorragten. Helgoland, sagt Dames, stellt einen vorgeschobenen Posten deutschen Bodens dar. Durch seine Einverleibung in Deutschland ist auch politisch ein Zusammenhang wiederhergestellt, der geologisch seit dem Schluss der paläozoischen Formation fast ununterbrochen bestanden hat. Der schon früher bei der Besprechung seiner Vaterstadt Husum und an anderen Orten erwähnte königliche Geographus und Mathematikus Johann Meyer hat um das Jahr 1649 eine Neve-Landkarte von der Insel Helgoland gezeichnet und dazu eine höchst fantastische Darstellung dieser Insel in Annis Christi 800 und 1300, welche dem Buche dankwärts beigefügt ist. Die Insel soll viel größer gewesen sein dann itzo. Und der Autor der Landkarten hat davon zweierlei Vorbilde des alten heiligen Landes vorgestellet, die Annis 800 und 1300, wie man sie ex traditionibus sed humanis erhalten, schreibt der vormalige Bürgermeister der grauen Stadt am Meere dazu. Eben diese von der kritischen Forschung unserer Tage längst in das Reich der Mythe verwiesene kartografische Darstellung des Eilands hat nicht wenig dazu beigetragen, die alte Sage von der vormaligen gewaltigen Ausdehnung Helgolands noch bis in die neueste Zeit hinein und sogar in wissenschaftlichen Lehrbüchern aufrechtzuerhalten. Die Umrisse des alten, von Meyer rekonstruierten Eilands verhalten sich zu denjenigen der gegenwärtigen Insel etwa wie der Elefant zur Maus. Wenn man die zuverlässigen und geschichtlichen Zeugnisse überblickt, so kommt man zu dem bestimmten Schluss, dass das Eiland, soweit historische Nachrichten zurückreichen, immer nur eine kleine, stark isolierte Insel mit einer geringen Bewohnerzahl gewesen ist. Dass der Umfang der Insel allmählich abnimmt und dass einmal eine Zeit kommen muss und wird, in der die Meeresfluten ungehindert über den Boden Helgolands dahinrollen werden, das ist jedoch sicher. Der Verwitterungsprozess am Gestein, hervorgerufen durch Frost, Sonnenwärme und Niederschläge, unterstützt ferner durch die Tätigkeit gewisser Meerestange, Laminarien, nagt unaufhaltsam an den Wänden und Klippen des Eilands, und die zerstörende, am roten Felsen und seinen Riffen stetig anprallende Brandungswelle übt eine noch vernichtendere Wirkung daran aus. Wann das aber geschehen wird, das lässt sich in präzisen Zahlen nicht ausdrücken. Der Zukunft mag's vorbehalten bleiben, und zweifelsohne werden noch Jahrtausende darüber hingehen bis zu dem Zeitpunkte, an dem die letzte Felsenklippe Helgolands in die Wogen hinabgestürzt sein wird. Noch im 17. Jahrhundert verband ein Steinwall, de Waal, die Düne mit dem Unterlande Helgolands, so dass dadurch je ein nach Norden und Süden geöffneter, halbkreisförmiger Hafen gebildet war. Im Zusammenhang mit der Düne war ferner der in ihrem Nordwesten belegene Klippenzug des Witte Cliff. Um 1500 soll dieser weiße Gipsfelsen noch so hoch gewesen sein wie die Hauptinsel selbst. Er verlieh der Düne und dem Steinwall den nötigen Schutz vor dem Ansturm der Wellen, zumal die Hauptströmung des Meeres von Nordwesten her eindrang. Nicht die stark brandenden Wogen tragen aber die Schuld an der allmählichen Zerstörung des Witte Cliff allein, sondern die Bewohner Helgolands selbst, indem sie Stücke von dem Felsen abtrugen und verkauften. Die alte Bolzendalsche Chronik der Insel verzeichnet im Jahre 1615 unter anderen Begebenheiten auch noch den Umstand, dass die Gips- oder weiße Kalksteine hier bei Lande bei der Wittklippe häufig vorhanden gewesen und hat man die Last von 12 Heringtonnen all hier verkauft vor 5 Pfund. Am 1. November 1711, des Nachmittags um 3 Uhr, wurde der letzte damals noch vorhandene Rest des Witte Cliff, so bei 12 Jahren noch als ein Heuschober gestanden, durch eine hohe Flut bei Nordwestwind vollends umgeworfen und absorbiert. Nach der Vernichtung des Felsens, an den heute nur die bei tiefer Ebbe aus dem Meere hervorragende Klippe erinnert, hielt der schmale Steinwall den Andrang der Wogen nicht mehr lange aus. Ein rechter Hauptsturm und hier selbst ein ungemein hohes Wasser mit so grausamen Wellen, dass auch einige Häuser und Buden bei Norden dem Lande wegspülten, riss am Silvesterabend und dem darauffolgenden Neujahrstag gegen 2 Uhr den Steinwall zwischen dem Lande und der Düne durch und war beinahe ein ganzes Jahr ein Loch darin, dass man allemal mit halber Flut mit Giollen und Schaluppen durchfahren konnte. Damit war die Düne für immer vom Haupteiland getrennt. Die andringenden Wogen schwemmten die Geröllmassen und den Schutt des Steinwalls an das Unterland an, welches dadurch bedeutend vergrößert wurde, so dass am Strande neue Häuserreihen entstehen konnten. Dagegen nahm die Düne besonders im Norden und Osten ab. Und das blieb in der Folgezeit lange so, bis vor etwa 30 Jahren eine allmähliche Versandung der nordöstlichen Klippen und eine Änderung in der Strömung eintrat, die seither eine Verringerung der Düne im Westen und eine Zunahme im Osten bedingte. Besonders die Breite der Düne hat sich in der letzten Zeit vergrößert, wie ihre Gestaltung denn abhängig ist von Meeresströmung und Windrichtung, indem Nordostwinde sie verkleinern, Südwestwinde dagegen zunehmen lassen. Helgolands Flora stimmt, wie auch diejenige der übrigen nordfriesischen Inseln, mit dem Pflanzenteppich der Kimbrischen Halbinsel im Großen und Ganzen völlig überein. Doch fehlen die Heidepflanzen hier völlig. Sämtliche Holzpflanzen sind von Menschenhand an geschützten Orten angepflanzt worden. In vergangenen Jahrhunderten war die Insel baumlos. In der Gegenwart zeigt Helgoland verschiedene, teilweise recht schöne Bäume, so den alljährlich reife Früchte tragenden, im Jahre 1814 gepflanzten Maulbeerbaum im Garten des Pastors, die Ulmen mit 1,5 Fuß Stammdurchmesser am Fuße der Treppe, die Ahornbäume der Siemens-Terrasse im Unterland und noch andere mehr. Auf dem Oberlande, in der Nähe des Armenhauses, dem Langen Jammer, ist der größte Blumengarten der Insel. Eine Gärtnerei, in der neben vielen anderen Zierpflanzen jährlich 4000 Rosenstöcke zur Blüte gelangen. Einen Beweis der Vorliebe der Helgoländer für blühende Blumen geben die zahlreichen Blumenstöcke und die zierlichen Gärtchen ihrer schmucken Häuser. Bekannt ist der Kartoffelallee benannte Spazierweg auf dem Oberland, so benannt nach den an seinen beiden Seiten befindlichen Kartoffelfeldern. Daneben wird noch etwas Klee, Gerste und Hafer gebaut. Den Rest des Oberlandes nehmen Wiesen ein. Bei Niedrigwasser zeigen sich rings um das Eiland weite submarine Wiesen von grünen, roten und braunen Algen und Tangen bedeckt. Ebenso wenig wie das auf den übrigen Nordseeinseln der Fall sein soll, kommen Maulwürfe oder Spitzmäuse auf Helgoland vor. Auf der Sanddüne haben früher Kaninchen in großer Zahl ihr Unwesen getrieben. Durch Unterwühlen und Abfressen der Pflanzen taten sie großen Schaden, sodass, wie Hallier berichtet, 1866 die Sandinsel geradezu ihres Vegetationskleides beraubt war. In der Gegenwart dürften die kleinen Tiere dort wohl vollständig ausgerottet sein. Haustiere, so Kühe und besonders Schafe, werden von den Bewohnern in dem für ihren und ihrer Badegäste Lebensunterhalt erforderlichen Verhältnis gehalten. Bei dem in verflossenen Tagen auf dem Oberlande betriebenen Kornbau sollen auch Pferde verwendet worden sein. An Zugvögeln ist Helgoland besonders reich. Und über 300 Vogelarten statten im Früh- und Spätjahr auf ihren Wanderzügen der Insel ihren Besuch ab. Unter ihnen finden sich zuweilen seltene Formen, sogar solche aus Sibirien und Nordamerika. Möwen, Taucher, Seeschwalben und Strandläufer beleben das Eiland. Auch Sperlinge fehlen nicht, und auf einem Felsen an der Nordküste, dem Lummenfelsen, brüten die Lummen, nordische Tauchervögel, die vom Februar bis Ende August auf Helgoland erscheinen. Die Meeresfauna ist eine überaus reichhaltige, und an schwülen Augustabenden rufen hier die zahlreichen im ozeanischen Wasser vorhandenen Mikroorganismen die Erscheinung des Meeresleuchtens besonders schön hervor, woran das funkelnde Leuchtbläschen Noctiluca scintillans wohl einen Hauptanteil hat. Bei jeder Bewegung, beim Ruderschlag, beim Hineinwerfen von Steinen ins Wasser, im Kielwasser des Bootes und auf den Kämmen der sich überstürzenden Wellen, funkelt und erglänzt das Meer in phosphorischem Scheine. Helgoland besitzt ein ausgeprägtes, gleichmäßig mildes Seeklima und weist infolgedessen im Spätherbst und Winteranfang, November, Dezember und Januar, eine höhere Durchschnittstemperatur auf als Bozen, Meran, Montreux und Lugano. In diesen erwähnten Monaten ist die Insel mit zahlreichen, wahrscheinlich sämtlichen Städten Deutschlands verglichen, der wärmste Ort. Der Herbst ist warm, der Winter mild, das Frühjahr kalt, der Sommer kühl. Ende von Abschnitt 25. Gelesen von Klaus Missfeld.